Votivtafeln 28 bis 49 von Friedrich von Schiller. 28 Würden, wie die Säule des Lichts auf des Baches Welle sich spiegelt, hell wie von eigener Glut flammt der vergoldete Saum. Aber die Well entführet der Strom, durch die glänzende Straße drängt eine andere sich schon, schnell wie die erste zu fliehn. So beleuchtet der Würden Glanz den sterblichen Menschen, nicht er selbst, nur der Ort, den er durchwandelte, glänzt. 29. An einen Weltverbesserer. Alles opfert ich hin, sprichst du, der Menschheit zu helfen. Eitel war der Erfolg, Hass und Verfolgung der Lohn. Soll ich dir sagen, Freund, wie ich mit Menschen es halte? Traue dem Spruche, noch nie hat mich der Führer getäuscht. Von der Menschheit, du kannst von ihr nie groß genug denken, wie du im Busen sie trägst, prägst du in Taten sie aus. Auch dem Menschen, der dir im engen Leben begegnet, reich ihm, wenn er sie mag, freundlich die helfende Hand. Nur für Regen und Tau und fürs Wohl der Menschengeschlechter lass du den Himmel, Freund, sorgen wie gestern so heut. 30. Der beste Staat. Woran erkenn ich den besten Staat? Woran du die beste Frau kennst? Daran, mein Freund, dass man von beiden nicht spricht. 31. Der Schlüssel. Willst du dich selber erkennen, so sieh, wie die andern es treiben. Willst du die andern verstehen, blick in dein eigenes Herz. 32. Der Aufpasser. Strenge wie mein Gewissen bemerkst du, wo ich gefehlet. Darum hab ich dich stets wie mein Gewissen geliebt. 33. Mein Glaube. Welche Religion ich bekenne? Keine von allen, die du mir nennst. Und warum keine? Aus Religion. 34. Inneres und Äußeres. Gott nur siehet das Herz. Drum eben, weil Gott nur das Herz sieht, sorge, dass wir doch auch etwas Erträgliches sehen. 35. Freund und Feind. Teuer ist mir der Freund, doch auch den Feind kann ich nützen. Zeigt mir der Freund, was ich kann, lehrt mich der Feind, was ich soll. 36. Das Unwandelbare. Unaufhaltsam enteilet die Zeit. Sie sucht das Beständige. Sei getreu, und du legst ewige Fesseln ihr an. 37. Columbus. Steure, mutiger Segler, es mag der Witz dich verhöhnen und der Schiffer am Steuer senken die lässige Hand. Immer, immer nach West, dort muß die Küste sich zeigen. liegt sie doch deutlich und liegt schimmernd vor deinem Verstand. Traue dem leitenden Gott und folge dem schweigenden Weltmeer. Wer sie noch nicht, sie stieg jetzt aus den Fluten empor. Mit dem Genius steht die Natur in ewigem Bunde. Was der eine verspricht, leistet die andere gewiß. 38. Der gelehrte Arbeiter. Nimmer labt ihn des Baumes Frucht, den er mühsam erzielt. Nur der Geschmack genießt, was die Gelehrsamkeit pflanzt. 39. Das Naturgesetz. So war's immer, mein Freund, und so wird's bleiben. Die Ohnmacht hat die Regel für sich, aber die Kraft den Erfolg. 40. Korrektheit. Frei von Tadel zu sein, ist der niedrigste Grad und der höchste. Denn nur die Ohnmacht führt oder die Größe dazu. 41. Sprache. Warum kann der lebendige Geist dem Geist nicht erscheinen? Spricht die Seele, so spricht, ach, schon die Seele nicht mehr. 42. An den Dichter. Lass die Sprache dir sein, was der Körper den Liebenden, er nur ist's, der die Wesen trennt und der die Wesen vereint. 43. Der Meister. Jeden anderen Meister erkennt man an dem, was er ausspricht. Was er weise verschweigt, zeigt mir den Meister des Stils. 44. Der Gürtel. In dem Gürtel bewahrt Aphrodite der Reize Geheimnis. Was ihr den Zauber verleiht, ist, was sie bindet, die Scham. 45. Die zwei Tugendwege. Zwei sind der Wege, auf welchen der Mensch zur Tugend emporstrebt. Schließt sich der eine dir zu, tut sich der andere dir auf. Handelnd erringt der Glückliche sie, der Leidende duldend. Wohl ihm, den sein Geschick liebend, auf beiden geführt. 46. Licht und Farbe. Wohne, du ewiglich Eines, dort bei dem ewiglich Einen. Farbe, du Wechselnde, komm freundlich zum Menschen herab. 47. Die schwere Verbindung. Warum will sich Geschmack und Genie so selten vereinen? Jener fürchtet die Kraft, dieses verachtet den Zaum. 48. Dilettant. Weil ein Vers dir gelingt in einer gebildeten Sprache, die für dich dichtet und denkt, glaubst du schon Dichter zu sein? 49. Die Kunstschwätzer. Gutes in Künsten verlangt ihr. Seid ihr denn würdig des Guten, das nur der ewige Krieg gegen euch selber erzeugt?